WDR 5. Neugier genügt. Der Porto Antico, Genuas alter Hafen, am frühen Morgen. Kleinere Motorboote und Segelschiffe liegen vor Anker. Der Mistral, der launische Wind aus den Bergen, er spielt mit dem Meer, treibt die Wellen vor sich her, lässt die Schaumkronen tanzen. Genua und der Wind, Genua und das Meer. Da meriva, solo te mandi l'uccello. Da meriva. Dame vita. Der Liedermacher Fabrizio De André, 1940 in Genua geboren, hat das Verhältnis seiner Heimatstadt zum Meer im Dialekt besungen. Sein Album Cresa de Mar verkaufte sich millionenfach und wird in Genua im Schulunterricht eingesetzt. Der Dialekt und die Heimatverbundenheit haben De André zu einem treuen Publikum verholfen, das ihn innig liebt. 1999 ist er verstorben. Seine Lieder leben weiter, vor allem in Genua. Das Licht des Tages klettert langsam über die Bergspitzen, strömt über die Piazza Caricamento, wo früher die Handelsschiffe beladen worden sind, erhellt den vornehmen Palazzo Millo. Die alten Speicherhäuser sind restauriert und beherbergen Museen, Restaurants und ein Multimedia-Kino. Wo im 19. Jahrhundert noch die Hafenarbeiter Säcke mit Zucker und Gewürzen geschultert haben, lässt sich heute herrlich flanieren, direkt am Wasser. Aber so früh am Morgen ist kaum jemand unterwegs. Nur ein Mann im Trenchcoat, die dichten grauen Haare unter einer Mütze verborgen, steht am Kai. Er blickt auf die Lichter der erwachenden Stadt und der Stadtautobahn, auf Pfeilern gebaut, die Genua wie eine Schlange umschlingt. Era praticamente sulla punta del molo. Genua hat sich zuerst seitwärts ausgebreitet und später dann die Hügel hinauf. Die Stadt wurde ins Wasser hineingebaut und der Kai verlängert. Speicher für Baumwolle entstanden. Wie ein Amphitheater öffnet sich die Stadt zur Meerseite. Mit ihren Außenbezirken zieht sie sich über Kilometer an der Küste entlang. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte, per paura degli automobilisti, degli motivisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Felsige Abschnitte wechseln sich mit Sandstränden ab. Die westlichen Stadtteile in Richtung der französischen Grenze sind von den Überresten der Schwerindustrie geprägt, die hier zwei Jahrhunderte lang für volle Lohntüten und rauchende Schornsteine gesorgt hat. Im 19. Jahrhundert entstanden Eisen- und Stahlwerke und im Ersten Weltkrieg Kanonen- und Munitionsfabriken. Später wurden die Schiffswerften von Genua weltweit bekannt, weil sie große Atlantikkreuzer bauten, die bis nach New York fuhren. Das Herzstück der Stadt aber ist der alte Hafen. Hier fließt zusammen, was Genua ausmacht. Expo 1992, Renzo Piano. Die Expo 1992 und der Architekt Renzo Piano haben den alten Hafen wieder zum Leben erweckt. Er wurde Teil eines neuen urbanen Konzeptes, das die Stadt attraktiver macht für Besucher. Es kommen immer mehr Touristen nach Genua, das ich eine postindustrielle Stadt nennen würde. Die Flächen, die von der Schwerindustrie besetzt waren und nach ihrem Niedergang frei wurden, werden neu und anders genutzt. Einkaufszentren entstanden, aber auch Luft zum Wohnen. Genua hat sich radikal verändert und ist auf der Suche nach einer neuen Identität in einer sich ändernden Welt. Man Marco Doria ist ein entfernter Nachfahre des berühmten Andrea Doria, eines Genueser Seefahrers und Admirals, geboren Mitte des 15. Jahrhunderts. Dieser erfolgreiche Flottenkommandant hat Genua geprägt. Er verpasste der Seerepublik eine aristokratische Regierungsform und bestimmte jahrzehntelang die Geschicke der Stadt. Marco Doria ist Bürgermeister von Genua. Als Unabhängiger führt er eine Mitte-Links-Regierung. Vor allem aber ist er Historiker. Und die Geschichte seiner Heimatstadt hat es ihm angetan. Possiamo dire una storia con tante facce. Die Geschichte Genuas hat viele Facetten. Erfolgreiche wie den Strukturwandel der vergangenen 20 Jahre, aber auch Phasen des Niedergangs. Sicher leben wir im heutigen Genua besser als früher, aber die Stadt hat im landesweiten Vergleich an Bedeutung eingebüßt, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Meno importante di quello che era 40 anni fa. 10 Guardoni! Trotz des Wandels ist Genua eine Handelsstadt geblieben. Ein Umschlagplatz für Waren und Güter aller Art. Im Großen mit dem ausgebauten Containerhafen im Stadtteil Voltri und im Kleinen mit den Straßenhändlern am Porto Antico. Marco Doria mustert eine Gruppe Afrikaner, die auf der Hafenpromenade nach Kundschaft ausschaut. Die Immigranten aus dem Senegal, aus Ghana, Nigeria und der Elfenbeinküste sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Genua war eine der ersten Städte Italiens, die Einwanderer in großer Zahl anzog. Diese Gegend rund um den Hafen und die bis in die 90er Jahre stark vernachlässigte, baufällige und schmuddelige Altstadt boten Unterschlupf für Armutsflüchtlinge ohne Papiere. Zwischen verbotenen Pokerkneipen und Stundenhotels wollten die Einheimischen nicht mehr wohnen. Sie mieden die engen Gassen, ließen ihre Häuser leer stehen und vergammeln. So zogen Menschen ein, die in ihren Heimatländern noch schlechter gelebt hatten. Zum Beispiel der junge Senegalese Abeku, der am Porto Antico Feuerzeuge und billigen Schmuck anbietet. Die Ecke hier am Hafen ist für die Touristen aufpoliert worden. Genua ist eben eine Stadt des Tourismus und des Handels. Mit den Touristen kommt ja auch Geld in die Stadtkasse. Ich mag den Hafen sehr. Abeku wirft ein buntes Tuch zu Boden und platziert darauf seine Schätze. Er tut es mit Sorgfalt. Rechts die Taschen, links die Schirme, in der Mitte der Kleinkram. Seine Blicke schweifen umher. Ununterbrochen sucht er die Umgebung nach Polizisten ab, bereit in Windeseile alles einzupacken und wegzulaufen. Jedes Mal, wenn die Polizei auftaucht, müssen wir flüchten wie die Hasen. Und gefährlich ist es auch. Vor kurzem ist eine alte Frau umgerannt worden. Sie musste sogar ins Krankenhaus. Direkt hinter dem alten Hafen beginnt Genuas Altstadt, eines der größten intakten historischen Stadtzentren in ganz Europa. Ein Labyrinth aus Gassen, den Carugi im Genueser Dialekt. Die Sonne lugt nur zur Mittagszeit vorsichtig herein. Drogendealer, Diebe und Prostituierte haben sich stets angezogen gefühlt von den dunklen Winkeln. Bis 1992 setzten gut situierte Genuesen keinen Fuß hierher. Aber mit dem Kolumbusjahr kam die Wende. Zum 500. Jubiläum der Entdeckung Amerikas flossen in die Sanierung der Altstadt fast 1,3 Milliarden Euro. Eine gelungene Investition. Die Besucherzahlen stiegen und als die UNESCO 2006 Teile der Altstadt zum Weltkulturerbe erklärte, war die verrufene Gegend hinter dem Hafen plötzlich hip. Die vielleicht glücklichste Entscheidung war, die Fakultät für Architektur mitten in die Altstadt zu verlegen. Die Studierenden bringen frischen Wind und Lebensfreude in die Gassen. In der Vorlesungspause um 11 Uhr wimmeln die umliegenden Cafés vor jungen Leuten. Besonders beliebt ist die Creperie, ein Stehimbiss so klein wie eine Schiffskombüse und rappelvoll. Hinter 6 Elektroherdplatten, die alle in Betrieb sind, steht Mauro Caccia, der Capitano. Sein Reich ist winzig, aber perfekt organisiert. Schaut, was auf der Tafel steht und dann sagt mir, was ihr wollt. Sein Ton ist etwas schroff, aber Mauro Caccia hat ein Herz aus Gold. Das wissen all diejenigen, die bei ihm anschreiben lassen. Die Genuesen gelten gemeinhin als geizig, nicht so Mauro Caccia. Er führt zwar genau Buch, fordert Schulden aber niemals vehement ein. Das habe Tradition in der Altstadt, man drücke hier eben ein Auge zu. Caccia ist in der Altstadt aufgewachsen, dann mit seiner Frau in ein besseres Viertel am Stadtrand gezogen und nach der Scheidung wieder zurückgekommen. Jetzt wohnt er in einer Mansarde über dem Ladenlokal. Ohnehin verbringt er die meiste Zeit hier. Der Platz hinter den Herdplatten ist seine Kommandobrücke. Das historische Viertel ist wegen seiner zentralen Lage mit guten Verkehrsanbindungen sehr praktisch zum Arbeiten und Wohnen. Und es hat an Prestige gewonnen, seit die Häuser renoviert wurden. Alles antike Palazzi, die einmal sehr heruntergekommen waren. Ob schön renoviert oder heruntergekommen, Mauro Caccia mag die Gassen von Genua so, wie sie sind. Und auch ihre Bewohner. Ein älterer Herr im Kamelhaarmantel kommt herein und bezieht seinen Stammplatz direkt neben der Kasse. Er hängt den Mantel über den Stuhl. Weißer Haarkranz, blaues Hemd, das Jackett etwas altmodisch. Ein typischer Altstadtbewohner mit seinen sparsamen Gesten und einer misstrauisch hochgezogenen Augenbraue. Ich habe hier schon gewohnt, als das historische Zentrum noch verrufen war. Aber es hat mir früher besser gefallen. Da gab es noch kleine Werkstätten und Tante-Emma-Läden. Heute nur noch Bars und Restaurants. Ein Seufzer, ein Blick zu Mauro, der nach Verständnis sucht. Doch der Capitano schüttelt den Kopf. In die Litanei vieler Genuesen, dass es früher besser war in der Altstadt, stimmt er nicht ein. Er freut sich über die jungen Menschen, die inzwischen sein Viertel bevölkern. Nur mit ihnen habe Genua eine Chance, die postindustrielle Depression hinter sich zu lassen und wieder als bedeutsame Stadt wahrgenommen zu werden, glaubt er. Bedeutsam war Genua viele Jahrhunderte lang wegen des Seehandels. Die unabhängige Republik hatte mehrere Stützpunkte am Schwarzen Meer, von wo ihre Kaufleute bis in den Kaukasus vordrangen. Sie kauften dort Waren und brachten sie nach Europa. Sicher beeinflusst die Kaufmannstradition noch heute die Mentalität der Genuesen. Der Handel mit Seide und exotischen Gewürzen aus Indien, mit Kaviar und Sklaven aus dem gesamten Schwarzmeerraum florierte im 12. und 13. Jahrhundert. Und die einflussreichen Familien der Stadt häuften gewaltigen Reichtum an. Genu heißt Knie im Genueser Dialekt. Ob daher der Name Genova kommt? Wie ein Knie zeichnet die Stadt die Linie der ligurischen Küste nach. Bis heute ist Genua einer der wichtigsten Häfen Italiens. Im vergangenen Jahr wurden in Genova Voltri 2 Millionen Container pro Tag mit Frachtgut aus Fernost entladen. Was sich in ihnen verbirgt, ist auf den mitgeführten Zollpapieren zu lesen. Orangensaft aus Brasilien, Sportbekleidung aus Bangladesch und China. Die meisten Container werden ohne Kontrolle abgefertigt, es gibt aber auch Stichproben. Im Büro der Grenzpolizei türmen sich Rolex-Uhren und Designertaschen. Gucci, Versace, Prada, Dolce & Gabbana, made in China und gefälscht. Genua ist der einzige Hafen Italiens mit regelmäßiger Anbindung an Häfen in Nordafrika. Die Fähren befördern meist Tunesier und Marokkaner, die in Italien leben. Für die Polizisten am Kai beginnen mit dem Anlegen der MS Blizzard aus Tanga 2 intensive Stunden. Jeder, der das Schiff verlässt, muss an einem der Kontrollhäuschen vorbei. Das ist unsere erste Kontrolllinie. Wir passen auf, dass niemand illegal einreist, dass die Autos nicht gestohlen sind und der Versicherungsschutz noch gültig ist. Guglielmo Santimone, Vicequestore Adjunto und damit ein Stellvertreter des Polizeipräsidenten, ist ein Polizist, wie er italienischer nicht sein könnte. Hoch aufgerichtet, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Die Uniform blitzt vor Sauberkeit. Darunter trägt er ein blütenweißes Hemd. Der 52-Jährige hat Anti-Mafia- und Antiterrorismus-Einheiten geleitet. Seinem Blick entgeht nichts. Wenn wir hier eine Unregelmäßigkeit feststellen, zum Beispiel, dass der Pass gefälscht ist, dann geben wir diese Information an die zweite Kontrolllinie weiter. Der zuständige Unteroffizier stoppt den Wagen dann erneut und verweigert die Einreise. Ausweis um Ausweis wird kontrolliert und mit dem obligatorischen Einreisestempel versehen. Routine. Doch plötzlich versteift sich der Rücken des Vicequestore. Die Augen werden zu Schlitzen, sie saugen sich am Bildschirm fest. Das sei ein Mafioso, murmelt er und zeigt auf den Vermerk, den die Datenbank gerade ausgespuckt hat. Der Marokkaner hinter dem Steuer trommelt nervös auf sein Lenkrad. Santimone winkt ihn aus der Schlange und fragt nach seinen Vorstrafen. Zigarettenschmuggel vor vielen Jahren, mehr nicht, sagt der Marokkaner mit einem Achselzucken. Aber Guglielmo Santimone gibt sich damit nicht zufrieden. Er holt zwei seiner Mitarbeiter und eine Vertreterin der Finanzpolizei hinzu. Während Guglielmo Santimone mit dem Marokkaner redet, liegen seine Mitarbeiter bereits unter dem Auto. Sie klopfen die Hohlräume ab und öffnen die Türverschalung. Dann muss der marokkanische Fahrer das Gepäck ausladen. Mehrere Koffer, eine Sporttasche und viele Plastiktüten landen auf dem Asphalt. Eine enthält kiloweise Mandeln, die nächste Pistazien und Nüsse, dazu Sesamkörner und Gewürze, jeweils einzeln abgepackt. Dann, in der letzten kleinen Plastiktüte, kommt ein weißes Pulver zum Vorschein, das die Finanzpolizistin erstarren lässt. Das sei aber nur Mehl, sagt Guglielmo Santimone lässig und probiert. In der Tat, einfaches Weizenmehl. Aber verdächtig ist ihm dieser Transport trotzdem. Das Auto dort hinten in der Warteschlange könnte ihn decken. Wenn er die Grenze passiert, folgen sie ihm bis zu seinem Bestimmungsort, wo er die Drogen abliefern muss. Ich habe das im Gefühl, dass hier was nicht stimmt. Santimone würdigt den verdächtigen Jaguar keines Blickes, aber er benachrichtigt die Kollegen mit den Polizeihunden. Was uns verdächtig vorkommt, sind all diese Gewürze, die er dabei hat. Die eignen sich nämlich dazu, die Hunde zu verwirren. Er ist der arme Teufel, der den Stoff über die Grenze bringen muss und das Risiko auf sich nimmt. Natürlich bekommt er dafür Geld. Aber die Herren dort in der Limousine verdienen weit mehr. Jetzt greift er zum Handy und sagt ihnen Bescheid, dass er die Grenze passiert hat. Wir werden ihn am Ausgang des Hafenareals abfangen. Und dann nehmen wir das Auto wirklich auseinander. Aber dann richtet er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Fahrzeugschlange, die das Kontrollhäuschen noch nicht passiert hat. 300 Passagiere müssen noch abgefertigt werden, hier am Fährhafen von Genua. Am Porto Antico ist weniger Betrieb. Die fliegenden Händler sind verschwunden. Das Meeresaquarium mit seinen Haien, Schildkröten und Fischen aller Art schließt am späten Nachmittag die Tore. Es ist ein Publikumsmagnet. Mehr als 1 Million Gäste im Jahr. Marco Doria schlendert über den Kai. Sofern es seine Verpflichtungen als Bürgermeister zulassen, beschließt er hier den Tag. Dieses Stück Hafen, Genuas Waterfront, zieht magisch an. Es ist Teil der Stadt geworden. Die Grenze zwischen Hafengelände und Altstadt, die früher nicht in Richtung Meer schaute, ist aufgehoben. Das hat den historischen Teil Genuas aufgewertet. Und in diese Richtung müssen wir weitergehen. Questo è pensato anche per valorizzare il centro storico, nel quale poi devono realizzarsi degli interventi successivi. Die Lanterna, Genuas alter Leuchtturm, erwacht zuckend und blinkend zum Leben, lässt ihr Licht über das Wasser gleiten. Früher orientierten sich so die Schiffe. Heute ist der Leuchtturm ein Relikt. Aber die Genuesen lieben ihn. Und was wäre eine Hafenstadt ohne einen stattlichen alten Leuchtturm? Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.